Wir stehen unseren Mann her. Deutschland ist Deutschland. Deutschland ist Deutschland. Deutschland ist Deutschland. Deutschland ist Deutschland. Deutschland ist Deutschland. Deutschland ist Deutschland. Deutschland ist Deutschland.